Hey, hey, Aufnahme Zeit. Der Klopsi ist für den Klopsi-Cast bereit. Ja, nach diesem schmissigen Intro, ja, das war auch schon ungefähr der gesamte Plan, den ich mir heute für diesen Klopsi-Cast gemacht habe. Demnach kommt jetzt wieder das übliche Programm, nämlich inkohärentes Gebrabbel, was ich ja, wie jeder weiß, sehr gut kann. Hör mal, das Leben ist anstrengend. Und ich muss auch sagen, dass ich eine Feststellung gemacht habe, die mich beunruhigt. Und zwar kann ich mir die meisten Lieder von Bab tatsächlich nicht anhören, weil die ganz genauso wie Pur klingen. Und das ist ein Fehler, den ich mit 10 Jahren begangen habe und den ich auf keinen Fall nochmal begehen möchte. Möglicherweise war ich auch sechs. Eher mal sechs, als ich meinen ersten CD-Player gekriegt habe, was übrigens ein entscheidender Moment in meinem Leben war. Auch wenn dieses komische Abspiel-Laser-Abtaste-Ding irgendwie so kaputt war irgendwann bei dem CD-Player. Also erstens hat man den nicht zugekriegt. Man musste immer ein Buch oder sowas drauflegen, damit der auch wirklich schließt. Und zweitens war dieses Abspiel-Ding so kaputt, dass man die hinteren Lieder einer CD nie anhören konnte. Das hat er einfach nicht gemacht. Niemand weiß warum. Oh, Klopp, so müde. Ja, und die erste CD, die ich darauf je angehört habe, war ja, wie jeder weiß, Enya, The Memory of Trees. Ja, eine traurige kleine Geschichte. Und die zweite CD, die da je drauf gespielt wurde, war eben halt Pur Abenteuerland. Aber das ist auch der CD-Player, auf dem ich meine erste selbst gekaufte CD mit 9 Jahren, nämlich die Single Open Your Eyes von den Guano Apes gekauft habe, gehört habe. Und mit 12 Jahren Korn Issues, die mich ja so ein bisschen auf den Pfad zum Metal geführt haben, weil in der CD, auf der CD, wie heißt sie denn gleich? Irgendwas mit Mirror. Ich weiß es gerade nicht, aber irgendwas mit Mirror. Ich muss jetzt nachgucken. Take a look in the mirror. Ja. Haben die nämlich das erste Mal so härteren Gesang zur Anwendung gebracht. Und das, also was heißt härteren Gesang? Ja, die haben zum ersten Mal diesen entstimmten Gesang gehabt, wo man nur so Gekreische gehört hat und eben keine Stimme. Und das hat mich am Anfang ein bisschen verunsichert, das weiß ich noch sehr gut. Und dann fand ich es gut. Und mit der Zeit habe ich mich dann eben so an den härteren Musik beim, bei einen härteren Gesangsstil beim Death Metal gewöhnt. Also ich kannte ja schon Six Feet Under, aber ich fand, das war eher so, ja, haha, witzig, so wie Ten Masked Men. Aber so richtig, um das auch musikalisch genießen zu können, da haben mich tatsächlich Korn hingebracht. Und deswegen werde ich hier auch eines der Lieder, die mich da transformiert haben, anfügen. Und vielleicht, also ich finde Korn ja gar nicht so schlecht. Ja, ich finde die immer noch gut. Eigentlich höre ich sie gerne noch, weil die einerseits so Melodie drin haben und die haben dieses abgefahrene Drop-D-Tuning, das so richtig schön tief ist und wummert und das ist einfach gut. Also das Korschopränge. Ja. Und die haben eben so Melodie, die auch so ein bisschen krank sind und das schätze ich ja eigentlich. Ja. So, jetzt habe ich doch was gefunden, wo ich dich in angemessener Klopsikastlänge mit volllabern konnte, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich schicke dir all meine Liebe und wir sprechen uns dann später. Dein Klopsohr.